Deutschlandfunk Kultur. Weltzeit. Die meisten Mauern, die heute entstehen, sollen vor Schmuggel, vor Terror, vor illegaler Einwanderung schützen. Aber wie war das eigentlich bei der bekanntesten aller Mauern, der chinesischen Mauer? Die ist bekanntlich eine Touristenattraktion und angeblich auch die längste Mauer der Welt. Axel Dorloff, unser Korrespondent in Peking, ist jetzt am anderen Ende der Leitung. Herr Dorloff, weiß man überhaupt genau, wie lang die chinesische Mauer ist? Ja, erstmal muss man vielleicht sagen, es gibt in China nicht die eine zusammenhängende große chinesische Mauer. Der Begriff große Mauer bezieht sich ja auf sehr viele einzelne Teilabschnitte von Grenz- und Schutzbefestigungen. Und wenn man das alles zusammenrechnet, dann kommt man auf eine Gesamtlänge von rund 21.000 Kilometern. Wow. Das ist auch die offizielle Zahl, die hier von Chinas oberster Kulturbehörde immer wieder genannt wird. Und danach führte die Mauer durch ein Dutzend Provinzen, vor allem in Nordost- und in Zentralchina. Aber wie gesagt, wir reden hier von über 40.000 Einzelobjekten und Standorten, von denen die allermeisten ja heute überhaupt nicht mehr existieren. Und die Mauer im engeren Sinne umfasst die Mauerabschnitte aus der Ming-Dynastie, also grob zwischen 14. und 17. Jahrhundert. Und diese Länge liegt bei knapp 9.000 Kilometern. Also damit ist sie wahrscheinlich tatsächlich die größte, die längste Mauer der Welt. Das wohl sicher, das absolut, ja. 9.000 Kilometer ist ja immerhin noch eine Menge. Die meisten Mauern entstehen ja heute als Abwehr, zum Beispiel gegen Terror, illegale Einwanderung, auch Schmuggel. Wie war das bei der chinesischen Mauer? Ja, erste Teilstücke der Mauer wurden schon im 4., 5. Jahrhundert vor Christus erbaut. Andere Quellen sagen sogar schon im 7. Jahrhundert vor Christus. Damals ging es darum, Ackerland im Norden Chinas vor den Nomaden zu schützen, die man vorher von dort vertrieben hatte. Die Mauerbefestigungen sollten also die Bevölkerung vor Raubüberfällen und vor Angriffen schützen. Erst der erste Kaiser der Qin-Dynastie hat den Mauerbau dann systematisch betrieben. Das war ungefähr 200 vor Christus. Er hat damals hunderttausende Menschen mobilisiert, um eine fast 6000 Kilometer lange Mauer zu errichten. Das waren vom Prinzip her also Zwangsarbeiter, die hier die Mauer bauen mussten. Aber der mit Abstand größte Teil der Mauer, der entstand dann während der Ming-Dynastie, vor allem im 16. und frühen 17. Jahrhundert. Und das ist auch die Mauer, die wir heute meinen, wenn wir von der großen Mauer reden, die wir besuchen können, weil die heute noch erhaltenen Mauerabschnitte, die sind ganz überwiegend Teile aus der Ming-Zeit. Die chinesische Mauer, und damit ist jetzt die genau gemeint, die wir heute als Touristenattraktion kennen, die sieht auf Bildern ja so ähnlich wie eine Festung aus. Also sie hat so Wachtürme. Wie haben denn die Leute sich damals verständigt auf diesen Wachtürmen? Die haben ja eine ziemlich große Ausdehnung. Die sind ja ziemlich weit voneinander entfernt. Ja, diese Wachtürme, die waren damals mit 10 bis 20 Mann besetzt und die dienten sowohl als Waffenlager und waren auch Signaltürme, das ist richtig. Und während der Ming-Dynastie gab es rund 900.000 Garnisonstruppen, die auf der Mauer stationiert waren, in diesen Türmen, wie Sie sagen. Und die Grenztruppen hatten von den Türmen einen guten Blick, die konnten vor bevorstehenden Angriffen warnen und das lief dann vor allem über Feuerzeichen. Also wenn Gegner gesichtet wurden, wurde ein Feuer auf dem Turm entzündet, so konnten dann die benachbarten Wachtürme oder die Wächter darauf informiert werden. Und die einzelnen Türme waren in Sichtabstand, sind sie heute noch. Darum haben die Warnungen durch Feuerzeichen auch funktioniert. Die wurden dann auch gesehen. Und wie wichtig ist die chinesische Mauer jetzt eigentlich heute für den Tourismus? Ja, ich würde sagen, für den Tourismus wird sie jedes Jahr wichtiger. Also für Peking-Besucher ist die große Mauer eines der zentralen Touristenattraktionen, wenn man die Hauptstadt besucht. Man fährt eine gute Stunde von Peking mit dem Auto, dann hat man die ersten Abschnitte der Mauer erreicht. Es gibt hunderte Touristenbusse, die jedes Wochenende ausschwärmen, tausende Menschen, die auf der Mauer herumlaufen. Und noch ist ja auch ein bisschen was da, aber der Zustand der Mauer wird eher schlechter als besser. Dafür gibt es mehrere Gründe. Einmal ist es die Natur selbst, also die natürliche Erosion, der Regen, manche Teile sind komplett verwittert. Und zum anderen sind es die Menschen, die der Mauer schwer zu schaffen machen. Einmal die Bauern und die Dorfbewohner, die in der Nähe der Mauer wohnen. Die tragen nämlich nicht selten Mauersteine als Baumaterial ab oder verkaufen Mauersteine als Souvenirs. Aber natürlich auch die Touristen. Experten schlagen deshalb auch Alarm. Der Staat hat das auch im Blick. Die chinesische Regierung hat schon im Jahr 2006 eine Richtlinie zum Schutz der chinesischen Mauer erlassen. Viele Abschnitte wurden in den letzten 2, 3 Jahrzehnten auch restauriert. Es wird viel getan, aber längst nicht genug, sagen Kritiker. Danke, Axel Dorloff nach Peking. Vielen Dank, dass Sie Zeit für uns hatten. Sehr gerne.